kwa bulela fa aiwe aiwe kaufela mina barikani banka kaufela mina barikani banka kaufela kaufela mina barikani banka kaufela kaufela mina barikani banka oni ngoma ni ngoma ni wanda te Hakuna kosiri koluka.